Bildungsgespräch heute mit Marlies Kreinz-Dürr. Grüß Gott, Frau Dürr. Ja, grüß Gott. Frau Kreinz eigentlich. Also wie sagt man, wenn man einen Namen von Ihnen verwendet? Den ersten? Kreinz-Dürr. Also Kreinz-Dürr, also die Kombination. Macht die schon Kombination und ich publiziere unter dem Namen und deswegen habe ich ihn auch behalten. Obwohl er mir manchmal schon ein bisschen lästig ist, der Doppelname. Aber zwei kurze Namen geht schon gut. Gut. Ich kenne Binnenstein, Bachsteins, die haben ja schon mehr Probleme. In der Pädagogik gibt es viele Doppelnamen. Ich habe sie Also ich freue mich sehr, ich habe mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil ich von Ihnen etwas gelesen habe, was Sie publiziert haben. Und zwar, Sie haben geschrieben über Veränderungsprozesse im Schulwesen und die Rolle des Schulleiters in diesen Veränderungsprozessen. Und ich dachte mir beim Lesen, das ist doch so genau in einer Weise beschrieben, wie ich es auch selbst empfinde. Und ich arbeite an einem Abendgymnasium und ich bin journalistisch viel unterwegs und ich habe auch in einem Tagesgymnasium gearbeitet und auch sehr darunter gelitten, dass sich so wenig ändert in diesen Gymnasien, in diesen Schulwesen. Und wenn man dann wen trifft, der so das schreibt, was man empfindet, dann muss ich sagen, dann versteht man sich schon fast zu gut, dass man ein Gespräch machen könnte, das interessant wäre, weil das hätte auch immer ein bisschen ein Widerspruch sein, ein bisschen ein Streit. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie von mir gelesen haben, weil ich beschäftige mich in meiner Wissenschaft, in meinem wissenschaftlichen Leben ganz intensiv und zwar schon über Jahre hinweg mit Schulentwicklung, mit Qualitätsentwicklung. Das Leitungsthema ist ein wichtiges Thema und ich habe promoviert über die Frage, wie denn eigentlich Lernen in die Schule kommt. Die war ein bisschen provokant gestellt, weil Schule ja eigentlich eine Institution ist, die Lernen veranstaltet. Für Schüler und Schülerinnen, aber selbst so große Probleme hat, selbst zu lernen und sich zu entwickeln. Ich wollte Sie gerade fragen, nämlich wie lernen denn die Lehrer? Das ist ein wesentlicher Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Meine Frage ist nicht so sehr, wie lernen die Lehrer, sondern wie lernt jetzt eigentlich die Organisation? Als wie System. Wie lernt das System und wie entwickelt sich dieses System weiter? Weil Schule unterliegt ganz großen Veränderungen. Sie wissen, im Umfeld ändert sich alles und die Schule hat doch sehr bleibt in ihren Grundstrukturen eigentlich gleich. Also wenn man Bilder sieht von der Schule vor 20 Jahren, dann schaut das oft ganz ähnlich auch wie ein Klassenzimmer heute. Und wenn Sie in einen Operationssaal hineinschauen, dann würden Sie sich wundern, was sich in den letzten 20 Jahren da getan hat. Also meine Frage war, wie verändert sich Schule und wie lernt Schule? Und welche Hemmnisse gibt es denn eigentlich dafür, weil wir, also ich habe auch eine Ausbildung als Beraterin im Bildungswesen und ich habe damals eine Gruppe gehabt von Beratern und Beraterinnen, die in verschiedenen Organisationen gearbeitet haben und wir haben uns überlegt, warum gibt es bestimmte Phänomene, die tauchen bei der Beratung von Schulen auf, die würde man in anderen Organisationen so nicht finden. Mhm. Zum Beispiel war die Frage, wieso eigentlich Innovationen in der Schule überhaupt nicht ansteckend sind. Also es gibt Schulen, wenn man hineinkommt, man weiß, hier arbeitet eine Lehrergruppe nach offenem Lernen, nach innovativen Methoden. Die Schule wirbt damit in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn man in die Schule geht, merkt man, das lebt eigentlich auf einer Insel. Es gibt eine Lehrergruppe, die das macht und alle anderen arbeiten völlig anders und sind zum Teil auch überhaupt nicht interessiert, was da geschieht und wie diese Gruppe arbeitet. Und das ist doch immerhin eine Auffälligkeit oder eine Frage, wieso man sich füreinander oft so wenig interessiert und so wenig austauscht. Und haben Sie diese Frage beantworten können? Ja. Zumindest haben wir ein Konzept entdeckt, das uns sehr geholfen hat, bestimmte Phänomene zu verstehen. Mhm. Und zwar haben wir uns überlegt, was ist denn Schule eigentlich für eine Organisation? Und es ist eine besondere Organisation und im deutschen Sprachraum hat sich dafür ein Wort eingebürgert, das Sie wahrscheinlich irgendwo in der Literatur immer wieder finden werden, das heißt Expertenorganisation. Mhm. Ich persönlich finde, das ist der Begriff ist nicht ganz glücklich gewählt. Ich finde es ein schönes Wort. Ja, aber es ist irreführend, weil das Konzept, das eigentlich dahinter steckt, stammt von Henry Mintzberg aus den 80er Jahren. Und der nennt diese Organisationen, es sind ja öffentliche Organisationen der öffentlichen Verwaltung, der nennt sie Professional Bureaucracies. Hat das eine negative Konnotation, wenn er das so nennt? Gar nicht negativ, aber es ist viel präziser, weil es da steckt das Wort der Bürokratie drinnen. Und die Schule ist natürlich ein Teil der staatlichen Verwaltung, ist ein Teil der Bürokratie. Und einige Phänomene, die einem in Schulen begegnen, die kann man ohne diese bürokratische Dimension eigentlich gar nicht verstehen. Aber es gilt ja möglicherweise beides. Eine Expertenorganisation im Sinne, weil ein Lehrer als Einheit auftritt, der Experte ist und die volle Entscheidungsgewalt über alle seine Taten und auch seine Aktionen zur Kundschaft hat, so wie ein Arzt, der eine Praxis betreibt oder ein Notar oder Rechtsanwalt in einem Rechtsanwaltsbüro. Oder Broker, die irgendwo gemeinsam Geld verschleudern in der Welt, hat jeder seinen vollständigen Radius. Und das Zweite ist, dass halt die Organisation eine professionelle Bürokratie ist. Ja, Sie haben aber jetzt was Entscheidendes gesagt. Die kennen sich aus, die ersten Gruppen. Ein Experte braucht eine hohe Autonomie, sonst kann er seinen Beruf nicht ordentlich ausüben. Daher hat am Lehrer auch eine große individuelle Autonomie und die verteidigen sie auch. Zum Teil so, dass sie sagen, in meinen Unterricht lasse ich gar niemanden hineinschauen, ich mache die Klassentiere fest zu. Was eher unterentwickelt ist im Lehrberuf und im Unterschied zu den Berufsgruppen, die Sie gerade genannt haben. Und Sie haben gesagt, die Broker machen das gemeinsam, die Ärzte machen das gemeinsam. Ach. Das ist der kollegiale Austausch und die Vernetzung untereinander. An ganz wenigen Schulen wird gemeinsam zum Beispiel geplant oder gemeinsam Unterricht weiterentwickelt. Ach, ich verstehe. Das heißt, wenn man auch Ärzte in einer Praxisgemeinschaft als Experten sehen könnte, die gemeinsam arbeiten, die würden viel miteinander reden, um so auch sicherzustellen, dass das, was sie tun, man als Expertentum bezeichnen kann. So ist es. Und sie haben natürlich ganz hohe berufliche Standards. Ah ja. Auch das, es gibt in der Medizin zum Beispiel den Begriff des Kunstfehlers. Mhm. Das heißt, dahinter liegt ein Standard, den sich die Profession gegeben und dann sagt, das ist State of the Art. Und auch der Goldstandard oder diese Begriffe. Berufliche Standards. Genau, ja. Im Lehrberuf gibt's das eigentlich kaum. Vor allem, wer gibt sich die beruflichen Standards? Es gibt nicht die oberste Behörde vor, sondern es sind kollegiale Standards. Das heißt, die Kollegen untereinander, die Berufsgruppe selbst sagt, das ist unser berufliches Ethos und unser beruflicher Standard. Und es gibt auch Leute, die das verletzen können. Das ist ja auch der dritte Begriff, dass es eine kollegiale Organisation ist. Jein. Das ist auch zu freundlich wahrscheinlich. Mintzberg sagt, das ist eine collegial organization, meint aber da eher, dass die einzelnen Teile relativ unverbunden nebeneinander existieren. Ja, relativ unverbunden ist ja freundlich ausgedrückt. Ein Kollege von mir hat das einmal bezeichnet, die Schulen sind wie Shopping Center, jeder hat so seinen eigenen Laden und darüber gibt es einen allgemeinen Rahmen. So kann man aber Schule heute nicht mehr denken, denn eine Schule braucht wirklich eine gemeinsame Zielsetzung, ein gemeinsames Arbeiten in eine bestimmte Richtung und ein gemeinsames Arbeiten daran, dass die Bedingungen für die Schüler, die man hat, und das kann sehr unterschiedlich sein, eine Hauptschule, eine neue Mittelschule in Wien, völlig was anderes als eine neue Mittelschule in Kärnten. Was brauchen die Schüler, die wir haben und wie bauen wir unsere Organisation und unser Lernen, damit wir diese Schüler optimal fördern können? Und von Ihrer Warte aus, und jetzt muss ich noch ein bisschen was dazu sagen, Sie sind Rektorin der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt, Viktor-Frankl-Hochschule. Ja. Nur, wenn man es gendern würde, Viktoria-Frankl-Hochschule. Was heute mal ein nettes Experiment wäre. Und Sie sind ja dann praktisch auf dieser Metaebene auch tätig. Wie kann sich Schule verändern, dass es eben möglich wird, sich weiterzuentwickeln? Ja. Ist es schwierig, diese nächste Ebene? Naja, ich kenne die Schule von sehr vielen Seiten. Ich war lange Zeit Lehrerin. In Wien, in der Radetzky. In Wien, in der Radetzky-Schule und habe mich dann wissenschaftlich mit Schule beschäftigt, bin jetzt noch, zurzeit bin ich karenziert, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Klagenfurt und habe mich eben mit Veränderungsprozessen beschäftigt und bin jetzt selbst Leiterin und merke in diesem Rollenwechsel, dass man die Phänomene zwar erkennen kann, aber dass sie einem in der Rolle selbst oft wenig helfen. Also ich muss manchmal staunen und sagen, aha, das kenne ich aus der Literatur, aber es ist genauso schwierig, damit umzugehen. Und gibt es ja nicht, ich meine, erkennen ist ja schon die halbe Miete, oder? Ja, das hilft viel. Wenn man es analysieren kann, kann man sich vielleicht auch gute und konstruktive Schritte überlegen, damit umzugehen. Also ich habe genauso mit Widerstand zu tun. Es gibt diejenigen, die unbedingt irgendwas Neues machen wollen. Man muss aber schauen, dass man das Alte würdigt, dass man das mitnimmt und dass man ein Kollegium auf ein gemeinsames Ziel, das von möglichst vielen, ich sage jetzt nicht allen, aber möglichst vielen getragen wird, einschwören kann. Und dieses Einschwören ist ein Prozess und dieser Prozess ist eigentlich Kommunikation. Das ist nur Kommunikation. Also ich habe jetzt momentan einen Job, der ist fast ausschließlich Kommunikation. Und wenn man davon ausgeht, dass ich als Lehrer eben Kommunikation einerseits mit Schülern natürlich betreibe, aber dann eben nicht betreibe ab der Klassentürgrenze, weil die Türen eben zu sind, dann kann es nur so sein, wenn ich als Lehrer zusammenarbeiten müsste, um etwas zu verändern, dass ich es nicht schaffe, weil ich es nicht kann? Man darf das nicht den Lehrern aufbürden. Die Kommunikation muss gebahnt sein und zwar muss sie organisatorisch gebahnt sein. Und damit auch von Ihnen jetzt als Rektorin. Also Sie müssen das bahnen auch. Ich muss das bahnen. Wir haben also einige, sagen wir so, Gefäße. Wir haben grundsätzlich eine Standortklausur im Jahr, wo alle zusammenkommen. Da fahren wir auch hinaus und arbeiten an wichtigen Themen, die uns betreffen. Das war am Anfang gar nicht so leicht, das durchzusetzen, weil es eigentlich war es ein freier Tag, der lehrveranstaltungsfreie Tag am Anfang des neuen Jahres. Und inzwischen ist es routinisiert, da fragt auch niemand mehr nach. Und wir schauen an diesem Tag, was haben wir im letzten Jahr geschafft, was haben wir uns vorgenommen und wie gehen wir gemeinsam weiter. Und wichtig ist, dass alle da sind und dass man alle in diesen Prozess mitnehmen kann. Standortklausuren sind natürlich nicht die einzigen Gefäße, die wir haben, aber Kommunikation bahnen, und zwar berufsrelevante Kommunikation bahnen, ist ganz was Wesentliches. Darf Ihnen dabei vielleicht ein kurzes Beispiel geben, weil ich habe meiner Tätigkeit also an der Universität etliche Schulen auch untersucht und unter anderem kann ich mich noch sehr gut an ein Interview erinnern. Da haben mir die Lehrerinnen einer kleinen Schule, die war gar nicht so groß, vielleicht 30, 35 Lehrerinnen gesagt, dass sie sich gut verstehen, dass das Klassenklima, dass das Schulklima außerordentlich gut ist, dass man gemeinsame Ausflüge macht, Geburtstage feiert und dass man also wirklich keine Konflikte im Lehrkörper hat. Und dann hat eine gesagt, aber die Kommunikation ist schlecht. Und ich war damals ganz verblüfft, was sie da jetzt eigentlich meint. Und sie hat dann erklärt, ja, berufsrelevante Dinge, die finden zwischen Tür und Angel statt, die finden zwischen Personen statt, die vielleicht eine Freistunde gemeinsam haben, aber sie sind nicht in einem Zeitgefäß, in einem formalen definierten Zeitgefäß verankert und das hat sie in diesem kleinen Lehrkörper bemängelt. Aber nur eben diese Situation, also nicht, hat sie gemeint, den Kontakt zu ihren Kolleginnen als solches. Der Kontakt ist gut, man tauscht sich aus, aber das, worüber man beruflich reden muss, braucht einen formalen Rahmen und den gibt es in der Schule eigentlich ganz selten. Hängt damit zusammen, dass wir erstens eine Halbtagsschule sind und zweitens die Lehrerarbeitszeit sich in der Regel über Unterricht definiert. Ja, zwar nicht per Gesetz, jeder Lehrer ist verpflichtet, an der Entwicklung der eigenen Schule mitzuarbeiten. Aber solange es dafür keine Zeitgefäße gibt, die einfach verankert sind, wird es schwierig. Und dann haben viele Lehrergruppen den Eindruck, wir investieren so viel Zeit und wir machen das eigentlich in unserer unterrichtsfreien Zeit und freiwillig. Der Artikel, den ich von Ihnen gelesen habe, der hieß oder der heißt Die Rolle der Schulleitung in der Steuerung von Entwicklungsprozessen. Und Sie sind ja als Rektorin ja dann auch in einer Situation, die Sie in diesem Artikel beschreiben, nämlich zwischen Positionen. Und das ist ja immer das Erstaunliche. Jeder der Beteiligten würde sich in einer Zwischenposition beschreiben, in der er unter blöden Umständen auch zermalmt werden kann. Ja. In welcher sind Sie? In welcher Zwischenstation? Also ich fühle mich Gott sei Dank noch nicht zermalmt, aber es ist manchmal nicht ganz so einfach, weil ich bin eine nachgeordnete Dienststelle. Ich bin ein Teil der Bürokratie und daher auch weisungsgebunden von oben. Und wer ist oben? Das ist das Bundesministerium. Also wir sind direkt dem Ministerium unterstellt. Ich habe auch noch einen Hochschulrat, der mich im Zweifelsfall auch absetzen könnte. Also quasi noch einen Aufsichtsrat über mir. Und meine Aufgabe ist, eine Organisation zu entwickeln, wo man wirklich autonome Freiräume braucht. Und es ist oft nicht ganz einfach. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir können Personal, und jetzt stocke ich schon, weil ich das richtige Wort nicht finde, wir suchen das Personal aus. Also wir haben ein ganz klares Prozedere. Wir machen eine ordentliche Ausschreibung. Leute bewerben sich. Dann gibt es eine erste Sichtung. Dann gibt es ein Hearing-Verfahren. Das entscheide nicht ich alleine. Das entscheidet eine ganze Gruppe. Aber dann haben wir eine Person gefunden, die gut in unser Team passt und von der Qualifikation passt, aber ich kann sie nicht anstellen. Und ich muss das also alles ins Ministerium schicken. Und dann gibt's oft ein Problem, dass gerade hochqualifizierte Leute, die sich an Hochschulen bewerben, gar nicht verstehen, dass eine Rektorin ihnen nicht sagen kann, wie sie zum Beispiel eingestuft sind, was sie verdienen werden. Und das dauert also oft sehr, sehr lange, bis die Person angestellt ist und die Verträge kommen. Und es hat auch schon dazu geführt, dass manche Personen gesagt haben, nein, danke, dann gehe ich wieder, wenn das so lange dauert. Das ist ein bisschen die Schattenseite der bürokratischen Komponente. Ja. Und die gibt es dann auch eine Schattenseite der eben Expertenkomponente, also weil Sie arbeiten ja auch mit Experten zusammen an Ihrer Hochschule. Ja. Und sind das die gleichen, wie ein Direktor, ein Schulleiter mit seinen Lehrern hat? Nein, inzwischen ist es anders geworden. Also die pädagogischen Hochschulen waren lange Zeit wie Schulen geführt, aber es gibt seit 2013 ein neues Dienstrecht, das Anwesenheitspflicht erfordert, 40 Stunden Anwesenheit im Prinzip. Mhm. Ja, also es gibt auch die Möglichkeit, wenn man dem Leiter das ausmacht, dass man, was weiß ich, einen Tag in der Woche als Studientag zu Hause arbeitet. Im Grunde genommen hat man eine Anwesenheitspflicht und das verändert sehr, sehr viel, weil die Leute sind im Haus, sie begegnen einander, sie reden miteinander, es ist sehr viel einfacher, Sitzungen anzusetzen ohne große Diskussionen, weil die Personen ja da sind. Ja. Interessant, ja. Das ist insofern interessant, wir können das, weil wir haben für jede Person, nicht für jede Person, aber für zwei Personen doch in einem Büro einen entsprechenden Arbeitsplatz, der auch ausgestattet ist. Und ich habe den Eindruck, dass inzwischen die Kollegen und Kolleginnen das schätzen, dass sie eine Anwesenheitspflicht haben, denn wenn sie nach Hause gehen, dann gehen sie wirklich nach Hause und haben Feierabend. Sie können im Büro arbeiten, manche arbeiten oft viel, viel länger, als sie eigentlich müssten, aber wenn sie nach Hause gehen, dann nehmen sie nicht ihre dicke Schultasche mit Arbeit, die noch zu Hause und am Abend erledigt wird. Das hat mich übrigens als Lehrerin sehr belastet, dass ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, meine Arbeit hört nie auf. Ich bin zwar irgendwann um 1, 2 nach Hause gekommen, aber mit einem Bündel an Arbeiten, die ich mir selber eingeteilt habe. Und im Grunde genommen hat man das Gefühl gehabt, man hört nie auf. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe eingeführt, wenn ich nach Hause gehe, dann ist die Arbeit für den Tag wenigstens erledigt. Und geht das Konzept auf? Mit anwesenden Menschen kann man arbeiten? Mit anwesenden Menschen also, kann man… Anwesenheitspflicht eben als Mitarbeiter? Naja, eigentlich ist das eine Normalarbeitszeit für jeden Österreicher. Die wenigsten Österreicher, also Freiberufler, können sich das einteilen, aber wenn ich in irgendeinem Amt arbeite, in einer Organisation arbeite, dann gibt es bestimmte Kernzeiten und Anwesenheitspflichten. Mhm. Und das Angenehme daran ist, dass die Kommunikation gefördert ist und dass die Personen da sind. Und wenn sie schon, sich, also das merkt man schon. Das eindeutig. Merkt man ganz mhm. eindeutig. Und das wird wirklich an Schulen eben eine schwierige Nuss zu knacken sein, weil ja auch die Lehrer, die jetzt in diesen Schulen arbeiten, ja deswegen auch in Schulen arbeiten, weil sie die Umstände kennen. Und wäre die Schule anders, würde es natürlich eine andere Zielgruppe an Lehrern ansprechen. Also ich glaube noch immer dran, dass das Sein das Bewusstsein prägt. Aha, das Moment, das ist Viktor Frankl, oder? Nein, das ist nicht Viktor Frankl, sondern… Okay. Ich glaube daran, passt schon, sag sie es. Oder, ich zitiere Ihnen jemanden anderen, und zwar einen Pädagogen. Eigentlich an den Psychologen Siegfried Bernfeld, schon aus den 20er Jahren. Das war ein für mich sehr prägender Satz, weil ich ihn am Anfang auch nicht verstanden habe und nachher sehr gut. Der sagt, die Institution der Schule erzieht. Und zwar erzieht sie nicht nur die Schüler und Schülerinnen, sondern auch alle, die darin arbeiten. So wie die organisatorische Verfasstheit ist, so wird sich das Bewusstsein ausprägen. Von der Erziehung her praktisch. Also es wird sich ausprägen als Folge, als Konsequenz. Ich kann Ihnen ein wunderbares Beispiel sagen. Wir können in unseren Schulen ganz viel politische Bildung machen. Ja, hervorragende Unterrichtskonzepte. Wenn die Schule selbst als Institution nicht ein Modell für Mitgestaltung und Partizipation ist, wird das alles nichts nützen. Mhm. Weil es das tägliche Leben prägt Schüler und Schülerinnen. Und wenn sie erleben, sie müssen ja oft sehr viel Unterschiede verkraften. In der ersten Stunde ist der Lehrer so und unterrichtet in dieser Form und in der zweiten Stunde gibt es einen Lehrer, der ganz nach anderen Regeln vorgeht. Gute Schüler können damit gut umgehen und manchen fällt das viel, viel schwerer. Und manche sind dann auch sehr verwirrt. Also es braucht daher auch nicht nur eine Verantwortung für meine Schüler und meine Klasse, sondern auch eine Verantwortung für die Organisation in der Gesamtheit. Mhm. Und das kann nur ein Kollegium gemeinsam machen. Und Kommunikation ist der Weg dorthin? Kommunikation ist der Königsweg. Geld schadet nicht? Jetzt denke ich an meine Psychologie, was ich in Psychologie gelernt habe, ist ein Hygienefaktor. Ah, richtig, genau. Ist ein Hygienefaktor, aber kein Motivationsfaktor. Ja, richtig, genau. Und vielleicht kann ich jetzt auch den Viktor Frankl einbringen. Sinn ist… Sinn und Selbstwirksamkeit ist der allergrößte Motivationsfaktor für alle, für Schüler, Kinder und natürlich auch für Lehrer. Das würde ja aber jeder Lehrer, der in einer Schule tätig ist, unterschreiben. Mhm. Und in der Regel wird er wahrscheinlich nur an seinen eigenen oder an seinen Eigensinn denken und nicht an den Sinn, den wir gerne hätten, dass er den denkt. Den die Organisation oder in den sein Berufsfeld, in dem er arbeitet, verkörpert. Ja. Vielleicht soll ich Ihnen noch erzählen. Wie so Grundannahmen eigentlich entstehen. Es gibt nämlich eine Grundannahme oder also in der wissenschaftlichen Literatur ist etwas ganz gut beschrieben, wie organisieren Lehrer und Lehrerinnen ihr Arbeitsverhältnis untereinander. Und das nennt man in der Literatur Autonomie- und Paritätssyndrom. Und das ist schon sehr früh beschrieben worden, zum ersten Mal in den 70er Jahren von Lorty, dann von Altrichter 1996 untersucht worden, später von Eder untersucht worden, und das findet man auch heute noch. Darf ich es versuchen, zu beschreiben, ja, was das ist? Ja. Niemand darf den Unterricht eines anderen kritisieren. Und stören. Ja, und man darf gar nicht hineingehen, darf es nicht kritisieren und so weiter. Das ist die Autonomie. Das ist die Autonomie. Und was ist das Parität? Und Parität heißt, alle müssen gleich sein, behandelt werden. Gleich. Ich habe das einmal beschrieben als einen Mythos der Gleichheit. Ja. Unterschiede dürfen nicht gemacht werden oder zumindest nicht sichtbar gemacht werden. In den Lehrern, im Kollegium. Im Kollegium. Vielfach ist mir auch begegnet, allerdings in früheren Untersuchungen, dass man sagt, also der möchte sich ja nur profilieren. Profilierung ist in der Schule manchmal sogar ein Schimpfwort. Mhm. Das führt dazu oder hat dazu geführt, dass in manchen Projekten, die wir begleitet haben, Projektleiter, die eine ganz hohe und wichtige Aufgabe übernehmen, auf keinen Fall Projektleiter oder Leiterin heißen wollten, sondern Ansprechpartner, Projektkoordinator. Das Wort Leitung wurde vermieden. Weil es die Parität verletzt. Weil es die Parität verletzt und weil Projektkoordinator einfach sehr viel freundlicher klingt. Für wen freundlicher klingt? Für das Kollegium. Ah ja. Ich könnte Ihnen bitte, ein Beispiel zeigen, das zufällig, ich habe das gestern in meiner Mailbox gefunden, und zwar ist das eine Aussendung einer Standesvertretung, da sage ich jetzt nicht welche, eine Standesvertretung von Lehrern, die Personalvertreter informieren, dass jetzt, dass sie den der sogenannten Lehrfächerverteilung, also der Einteilung der Lehrer in der Schule, die durch die Direktion vorgenommen wird, zustimmen müssen, und klärt über die Rechte und Pflichten der Personalvertretung auf, und da findet sich ein Satz, und zwar wird darauf hingewiesen, dass man einer Lehrfächerverteilung auch nicht zustimmen kann. Und dann steht, ich zitiere, dann, wenn entgegen der Wünsche der Bediensteten die Überstunden in den Fächergruppen nicht gleich verteilt sind. Und das heißt, ganz langsam, wenn entgegen der Wünsche des Kollegiums… Die Personalvertretung kann einer Lehrfächerverteilung nicht zustimmen, wenn entgegen den Wünschen der Bediensteten die Überstunden in den Fächergruppen nicht gleich verteilt sind. Und das ist dann wirklich kurios, weil Überstunden sich ja nach dem Bedürfnis von Schule und Schülerinnen richten und nicht nach Fächergruppen und Lehrern. Mhm. Also da zeigt sich, dass das auch heute noch immer als eine Grundannahme lebendig ist. Ah, die Gleichheit praktisch. Diese hohe Autonomie des Einzelnen und alle müssen gleich behandeln werden, ist ein ganz großes Hemmnis für Entwicklung, weil was braucht man bei Entwicklung? Was braucht man? dass die individuelle Autonomie zurückgestellt wird zugunsten der Autonomie der Organisation. Ich muss mich an die Regeln vor Ort halten und muss meine Autonomie einschränken lassen durch das, was wir uns an einer Schule, in einem Kollegium gemeinsam vorgenommen haben. Ich kann dann nicht sagen, brauche ich nicht, bin ich Beamter, geht mich nichts an. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite, Entwicklung kann nur passieren, indem man eine Arbeitsteilung vornimmt. Nicht alle machen immer das Gleiche. Und das ist in der Schule noch etwas, was entwickelt werden muss, wenn man wirklich vorankommen will und vor allem, wenn man, und das wird ja jetzt gerade diskutiert, wenn man den Schulen, und ich sage jetzt endlich, eine echte Autonomie geben will. Das heißt, aber ich meine, Autonomie und Paritätssyndrom, das klingt ja auch nicht gerade freundlich jetzt. Also das ist einer Situation ein Syndrom, das ist ja ein Bündel von Auswirkungen praktisch, von Erscheinungssachen. Aber Sie haben es ja Es spielt zusammen und es ist, also ich würde das nicht sagen, das klingt jetzt nicht sympathisch, sondern wenn man sich anschaut, wie so etwas entsteht, dann sind das… da berufe ich mich jetzt auf Ed Schein und seinen Kulturbegriff, dann sind das einmal sind das erfolgreiche Strategien. Mhm. Und in einer Bürokratie, wo alles von oben zentral vorgegeben ist, ist es eine durchaus erfolgreiche Strategie zu sagen, was die da oben mir anordnen, die wissen ja gar nicht, wie es dazugeht. Also tauche ich durch und schütze meinen autonomen Bereich und gleichzeitig stelle ich sicher, dass niemand von oben da irgendwie bevorzugt wird. Mhm. Das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Strategie in einer zentralen Bürokratie, aber es ist ganz sicher keine sinnvolle Strategie, wenn es darum geht, vor Ort Entwicklungen einzuleiten. Jetzt arbeite ich ja auch in einer Schule und bin immer verblüfft, dass die übergeordnete Stelle sehr freundlich ist gegenüber Änderungen und also gerade in Physik, wenn man zum Beispiel unterrichtet, die sind so dankbar, wenn man etwas macht, was einen Sinn macht. Also wenn du Trompete spielen kannst, dann spiel Trompete, wenn du was anderes gut kannst, dann mach das. Und jeder ist dankbar, wenn man etwas tut. Also von oben her ist jede Motivation da, etwas Sinnvolles mit seiner Zeit und seinem Geld und der Aufgabe zu tun. Die schwierigsten Geschichten finde ich einfach wirklich in der Organisation selbst. Und da teile ich sofort das Autonomie- und Paritätssyndrom-Beschreibungsmodell, weil es einfach gar nicht leicht ist, in der eigenen Umgebung dann etwas zu machen. Nee, Sie haben ja was die Klassentüren überschreitet. In der Klasse bin ich König. Was die Klassentüre überschreitet. Aber ich glaube, wir müssen Schüler anders denken. Es kann nicht sein, dass es ein Zufall ist für Eltern, zu welchem Lehrer ich gerade komme. Es braucht eine Fachgruppe, die sich Standards setzt, die gemeinsam plant. Wenn wir ins Ausland schauen oder wenn wir nach Amerika oder auch in den asiatischen Raum schauen, da ist es ganz selbstverständlich, dass Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam planen, gemeinsam Unterricht durchführen, beobachten, schauen, wie wir das gemeinsam optimieren. Also das ist eine professionelle Arbeit, wie sie heute in der Schule eigentlich passieren soll. Und wenn Sie sagen, der Direktor freut sich, wenn irgendwas passiert, dann ist das ja auch ein eigentümliches Steuerungsverständnis, denn es soll ja nicht irgendwas passieren, sondern es soll etwas passieren in eine bestimmte Richtung, gemeinsam. Was aber eben gemeinsam entwickelt gehört. Was aber gemeinsam natürlich entwickelt gehört. Ein ganz wesentliches Kriterium einer lernenden Organisation ist, es stammt leider so vieles aus Amerika und es sind die Begrifflichkeiten auch manchmal besetzt. Es braucht eine gemeinsame Vision. Ein Leitbild. Es braucht ein Leitbild und zwar ein gemeinsames, aber nicht nur ein gemeinsames, sondern ein geteiltes. Mhm. Ja? Ist nämlich keine Kunst, ein Leitbild vorzusetzen. Weil das Leitbild von wenigen geteilt wird, dann kann es nicht zum Leben kommen. Selbst die Straßenmeister Niederösterreichs haben ein Leitbild. Ja. Und kein schlechtes. Und die Standesvertretung in der Schweiz hat vor vielen Jahren in einem sehr langwierigen Prozess ein Lehrerleitbild entwickelt, wo Standards festgeschrieben sind, die man dann aber auch verfehlen kann. Das ist ja dann, das hört man nicht gern als Lehrer. Ja, das hört man nicht gern. Aber ich meine, ich muss jetzt meine Liste kramen. Ich habe nämlich eine Liste geschrieben von 10 Punkten, warum sich die Schule nicht verändern kann. Und die kommt noch zu Ihren Punkten dazu. Wo ist denn die Liste? Und als ersten Punkt habe ich da die Lehrfächerverteilung und den Stundenplan. Ja. Weil praktisch diese Lehrfächerverteilung, wo auf 20 Werteinheiten plus minus Tausendstel stellen, einerseits Machtverhältnisse ausgedealt werden, das ist ein Einfluss, der gesichert ist, dass man da mitreden kann und blockieren kann. Und ich höre immer wieder von Schulleitern, die sagen, 80% rennt reibungslos, aber die 20%, die machen echt Mühe, wo es nicht funktioniert. Und wenn es praktisch, wenn da so viel Energie reingeht, jedes Semester bei uns oder jedes Jahr das neu zu verteilen, ich mache den Job nicht. Ende. Das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Als Schulleiter. Das mache ich nicht. Ich bin ja nicht verrückt. Darf ich Ihnen sagen, dass es jetzt zum Teil schon ganz schwierig ist, Schulleitungen zu besetzen, weil es relativ wenige Bewerbungen gibt, weil es wirklich ein hochanspruchsvoller Job ist, ein schwieriger Job ist, mit so gut wie gar keinen Steuerungsmitteln, die man in der Hand hat. Mhm. Also ein Schulleiter kann niemanden wirklich belohnen oder man kann für eine besondere Tätigkeit. Transparent belohnen, nämlich das, dass man auch international erzählen kann. Man kann schon belohnen durch einen schönen Stundenplan, den man einem Lehrer gibt. Aber das kannst du niemandem erzählen. Das sind eben die, naja, und dann schaut natürlich zu Recht eine Personalvertretung darauf, dass wenn schon transparent und ausgesprochen ist. Ich kann aber auch kaum jemandem einmal eine Stundenentlastung geben, weil er eine andere wichtige Arbeit für die Schule übernimmt. Also es ist nicht einfach, aber Sie haben gesagt, 80%, da ist es problemlos. Und wir haben uns ja mit dem Organisationsmodell der Expertenorganisation beschäftigt. Und der Mintzberg sagt, wenn die Mitarbeiter in diesen Organisationen gut sind, dann sind sie sehr gut. Und wenn sie schlecht sind, dann sind sie scheußlich. Und die Profession der Lehrer hat aber, oder die Schule hat ganz wenig Mittel oder ganz wenig Erfahrung, wie man eigentlich mit den ganz wenigen Kollegen, die Standards wirklich verletzen, umgeht. Und letztlich schadet das der Profession. Mhm. Und die gibt's. Die gibt's in jeder Institution. Es gibt's auch bei Schaffner, bei der ÖBB. Die gibt es in jeder Institution, die gibt's in jeder Organisation, aber jede Organisation geht unterschiedlich damit um. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass solche schwarzen Schafe, wenn man so will, auch vom Kollegium gedeckt werden. Und dass niemand das wirklich ansprechen will. Und ich glaube, es braucht hier wirklich ein Verfahren, wie man damit umgeht. Weil letztlich schadet es dem Ruf der gesamten Lehrerschaft und der Schule. Da hätte ich den zweiten Punkt, warum sich Schule nicht weiterentwickeln kann. Das sind die Raster. Und zwar die Raster, die mit einer perfiden Akribie durch Schulverwaltungssoftware bereitgestellt werden und gefüllt werden müssen. Ja. Was nicht in diesen Raster einordnenbar ist, also Stundenplan ist jetzt praktisch Stundenraumplan, kann nicht stattfinden und sei es auch noch so gut. Würde ich das ganze Krempel auf die Straße runterschmeißen und sage, gib mir meine Zeitfläche zurück, wir werden Bildung innerhalb eines Vormittags gestalten, dann kann ich natürlich Leute, die eben vielleicht nicht so geschickt in Deutsch sind, alleine mit Schülern umzugehen, ganz woanders einsetzen, wo sie wirklich nämlich gut sind. Ja, also das heißt, mein Credo als Leiterin ist, jeder kann irgendetwas besonders aber man muss bei manchen halt sehr lange suchen, aber letztlich wird man es finden. Na, man wird sicher finden, ja. Sie haben was Richtiges angesprochen und das ist, glaube ich, auch ein Kennzeichen des österreichischen Schulsystems. Wir haben eine unglaubliche Regelungsdichte. Es wird alles geregelt, was man eigentlich zentral gar nicht regeln müsste. Mhm. Es wäre sinnvoll, wenn man ganz wenige, ganz klare Rahmenbedingungen vorgibt und dann sagt, und die Schule selber entscheidet, wie sie dieses Ziel erreicht. Aber das geht eben nur mit Autonomie- und Paritätsverletzungen, weil so geht's nicht. Mit geschlossenen Türen und. Dieses Grundmodell ist ja nicht in Stein gemeißelt, denn die mentalen Muster im Kopf, die können sich ja verändern, aber sie verändern sich erst dann, wenn das neue Muster als ein erfolgreiches sich herausstellt. Richtig, ja. Und wir haben viele Beispiele an Schulen und wo gemeinsam zusammengearbeitet wird und wo Kolleginnen merken, das nützt mir etwas. Wenn ich einen Teil meiner Autonomie abgebe und gemeinsam plane, gemeinsam hinschaue, wenn ich Arbeitsteilung mache, wenn ich das machen kann, was ich gern mache und gut mache und dafür ein anderer etwas anderes macht und nicht einfach ich sozusagen den Klassenkreislauf durchlaufen muss von der ersten bis zur achten, dann nützt mir das etwas und ist etwas erfolgreich. Und dann, denke ich, werden sich die Muster im Kopf verändern und dann haben wir vielleicht ein ganz anderes Syndrom, wie Lehrer und Lehrerinnen miteinander arbeiten. Ich meine, es ist ja auch dieses, Sie haben zuerst angesprochen, die Fachgruppen, die könnten ja Last von den Schultern des Lehrers übernehmen, die könnten ja praktisch garantieren, dass gewisse Standards gehalten werden, Verbesserungen gefunden. Bevor das überhaupt zum Schulleiter kommt, kann das intern schon gemacht werden. Sie könnten garantieren, dass Neuerungen Eingang halten, die vom Ministerium kommen. Also da würde ja viel Last von den Schultern des Einzelnen genommen werden. Mhm. Allerdings die Last liegen ja wahrscheinlich nicht wirklich auf den Schultern der Lehrer, weil es letztlich ja wieder doch die praktisch Autonomie und die geschlossene Tür so ein souveränes Gebiet definiert, wo eine Last nicht vorhanden ist. Also ich glaube, dass man heutzutage die Tür nicht mehr geschlossen halten kann, weil Eltern sich verändert haben, Schüler sich verändert haben, Medien sich verändert haben. Das heißt, es ist eine Illusion zu glauben, ich kann ich und meine Klasse und es ist ein geschlossenes System. Sie sind so wenig pessimistisch. Warum sind Sie nicht so pessimistisch? Also Sie jammern nicht. Ich jammere nicht. Ja, das stimmt. Für mich ist das eine unglaublich spannende Sache, die wir jetzt erleben. Dieser Artikel, den Sie geschrieben haben, ist nichts, da ist nichts drinnen, wo gejammert wird. Das ist einfach eine Darstellung der Situation, aber nicht in irgendeiner Weise negativ. Also, schauen Sie, ich bin Wissenschaftlerin und ich habe eine unglaubliche Freude, wenn ich etwas verstehen kann oder etwas erforschen kann. Mhm. Und wenn ich es verstehe, dann kann ich es auch verändern. Zumindest theoretisch. Weil verstehen muss man es einfach, bevor man es verändern kann. Ich meine, Frankl, jetzt kommt wirklich der Frankl. Der hat ja da eine Schlüsselstelle. Der Frankl hat ja eine, im Denken Frankl gibt es ein paar zentrale Werte. Sinn ist der eine. Was auch zur Ergonomie dazu gehört, ein ergonomischer Arbeitsplatz ist nicht nur die Sesseln, sondern eben, dass er auch Sinn macht und dass man die Freiheiten hat, ihn sinnvoll zu gestalten. Also meine Grundüberzeugung ist, Menschen wollen in ihrem Leben etwas Sinnvolles tun. Mhm. Und manchmal bin ich ganz traurig, weil ich davon ausgehe, jeder, der Lehrer wird, der will eigentlich etwas Sinnvolles machen. Und vielleicht ist er am Wege dann schon so enttäuscht worden, dass er sich innerlich zurückzieht. Ich hoffe, dass man viele auch wieder zurückholen kann. Aber nicht nur Sinn ist im Zentrum von Frankls Denken, sondern auch Autonomie und Verantwortung. Und Frankl sagt, und das finde ich fast faszinierend, ich kann in jeder Situation, und sei die noch so beengt, Frankl hat ja das KZ überlebt, selbst im KZ als Mensch autonom handeln. Und wenn man das verinnerlicht, dann tut man sich vielleicht mit äußeren Einschränkungen nicht ganz so schwer. Man sagt, die Sachen sind jetzt so, wie sie sind. Mhm. Aber welchen Gestaltungsraum habe ich jetzt als Lehrer oder Lehrerin oder als Schule, daraus etwas Sinnvolles zu machen? Mhm. Was machen denn Sie daraus, jetzt in Ihrem Bereich der Lehrerbildung? Also Sie kriegen ja Leute an Ihre Hochschule, die gerne Lehrer werden möchten. Ja. Und was stellen Sie sich da als wichtiges Programm vor? Das würde mich einfach wirklich interessieren. Also wir haben so ein kleines Mini-Projekt laufen. Ein Mini-Projekt im Rahmen eines großen Projekts. Und wir haben ein Forschungsprojekt, das heißt Normalitätsvorstellung von Lehrerinnen. Normalitätsvorstellung. Normalität. Was? Im Sinne von Norm oder Normalität? Was findet ein Lehrer als normal? Da brauche ich nicht drüber reden, das ist normal. Ah ja. Und wir haben also ein kleines Projekt daneben, dass wir die Studierenden, wenn sie kommen, fragen, wie sie sich denn eigentlich ihren Beruf vorstellen, wenn das ganz nach ihren Wünschen verläuft. Und die Studierenden kommen und haben eigentlich erschreckend traditionelle Wünsche. Ganz viele sagen, ich kann in Ruhe unterrichten, ich stehe draußen, alle horchen mir zu. Und unser homogene Klassen. ich habe eine homogene Klasse, es ist ruhig, ich kann in Ruhe unterrichten. Mhm. Und was wir Ihnen hoffentlich mitgeben im Laufe Ihres Studiums, ist einfach, dass Sie andere Vorstellungen vom Lernen kriegen, mhm, und dass Sie neugierig sind, mhm, und ja, neugierig in Ihren Beruf gehen und diese Neugier eigentlich dann nie verlieren. Es ist ja auch dieses berühmte Querdenken, was immer wieder auch angefragt wird bei den Menschen, damit auch bei den Lehrern. Wenn es dann soweit ist, ist es halt schon unangenehm, wenn man mit diesen querdenkenden Menschen dann eine Organisation betreiben muss. auch wenn Sie jetzt wieder sagen, ich bin zu optimistisch, ja, die Querdenker, die braucht man unbedingt. Und man braucht auch unbedingt die, also in meinem Denken, ich komme von der Systemtheorie, ja, gibt es ja sowas wie Widerstand überhaupt nicht. Ach. Sondern Widerstand ist nichts anderes als auch eine Information, wo das System jetzt steht. Und Information ist immer praktisch die Abgrenzung der Systemgrenzen, also praktisch die Definierung, die Beschreibung der Systemgrenzen. Na, also System heißt Schule. Also wir haben einen Lehrkörper und da gibt es ein paar, die ständig irgendwie dagegen sind und die einem eigentlich nur ärgern. Mhm. Ja? In meinem Denken muss ich sagen, aha, der gibt eine wichtige Information, wo, mhm, steht denn mein Kollegium jetzt? Mhm. Und ich versuche das zu verstehen, aus welchem Hintergrund der redet. Und für mich sind es diejenigen, die sozusagen den Reality-Check einführen. Aber muss man jeden Idioten verstehen? Also, also ich bin freundlich von Idioten. Nein, aber praktisch jetzt wirklich freundlich formuliert, es ist ja wirklich auch unter Umständen 5%, wo immer, der immer im Weg steht. Jetzt bin ich leider sehr pessimistisch, ja. Also muss ich mich mit dem herumschlagen? Nein, gar nicht. Also das ist vielleicht ein Missverständnis. Okay. Ich arbeite grundsätzlich mit den Personen, die wollen. Aber ich möchte auch die, die nicht wollen und die ich nicht zwingen kann, mitzutun, wertschätzen. Ich werde sie nicht extra belohnen. Und sie werden auch nicht Idiot zu ihm sagen. Aber ärgern werden sie sich auch manchmal. Na, aber darf ich Ihnen etwas sagen? Bitte. Was passiert denn, wenn man, viel kommuniziert, wenn man ein Ziel verfolgt, wenn man von etlichen im Lehrkörpern darin unterstützt wird, wenn man das sichtbar machen kann, dass etwas weitergeht, mhm, und dann bleiben die abseits stehen. Mhm. Irgendwann wird man das auch nicht mehr so gut aushalten, immer nur abseits zu stehen, sondern es wird das Interesse wachsen. Und manchmal ist so ein Widerstand sogar ganz nützlich, wenn man vielleicht zu schnell vorgeht. Vielleicht überfordert man ein Kollegium oder vielleicht will man die Reformen viel zu schnell mit viel zu hohen Erwartungen. Vielleicht würde es reichen, den ersten Schritt zu machen und den gut zu pflegen und schauen, dass möglichst viele mitgehen. Aber ich brauche ihn oder sie, um das System zu verstehen, wo es gerade ist. Also das ist schon, aber Sie sagen, arbeiten doch mit Menschen, die das wollen. Die das wollen. Das heißt, ja, ich habe vorher einen Prozess, dieses gemeinsame Wollen eigentlich herzustellen. Dieses, das ist eine politische Arbeit letztlich dann. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, weil ich kann in einer Expertenorganisation niemanden anordnen, sein Kerngeschäft gut zu machen. Weil ich kann zum Beispiel einem Lehrer nicht anordnen, ab morgen stellen Sie die Beziehung zu Ihren Schülern her. Oder verstehe, ja. Das ist nichts, was ich kann an einem Fließband anordnen, ab morgen machen wir das so oder so und ich kann das überprüfen. Aber Lehrerarbeit ist für mich etwas, was sich hauptsächlich über Beziehung realisiert. Schon immer, inzwischen wissen wir das von der großen Hattie-Studie, dass es das ist, was am wirkmächtigsten ist für das Lernen. Mhm. Und das kann ich aber nicht unbedingt anordnen, sondern ich kann eigentlich nur Bedingungen schaffen, wo das entsteht. Und da gibt es auch den Begriff der Rollenklarheit. Rollenklarheit schadet nicht. Rollenklarheit schadet nie. Und da ist natürlich das österreichische Schulsystem nicht gerade geeignet, das Lehrern beizubringen, mhm, weil sie leben in einem ständigen Widerspruch oder in einem ständigen Double Bind. Ich bin der Unterstützer, der Betreuer, der Lernhelfer und gleichzeitig der strenge Prüfer. Mhm. Das frage ich mich eh schon immer, diese französische Revolution, Gewaltenteilung, unterrichten, erziehen und prüfen in einer Person, da sagen wir, das ist nicht. Das ist, so super. Also, wenn. 300 Jahre. Es gibt noch viel mehr Paradoxien im Lehrberuf und eigentlich wird jede einzelne davon geeignet, irgendwie verrückt zu machen, weil Double Binds in der Regel verrückt machen. Also, es ist ein ganz hoher Anspruch, der da eigentlich an Lehrer herangetragen wird. Sie haben, finde ich, einen sehr charmanten Hebel, nämlich das ist der Klarheit in Ihrer Sprache. Was ich von Ihnen gelesen habe, ist verständlich, es macht keine Nebel, es bläht keine Begriffe künstlich auf und ich finde, das ist eine Möglichkeit, die relativ brutal ist, ja, also weil sie in einer Klarheit praktisch sofort der Inhalt erkennbar ist, aber auf der anderen Seite der einzige Weg, diese Kommunikation auch zu ermöglichen. Also die weil, und damit sind wir bei diesem Thema Sprache in der Bildung, der ja wirklich noch nicht allzu gute Noten auszustellen ist. Wir Österreicher glauben immer, wenn wir etwas Wichtiges sagen, dann muss es kompliziert sein. Ja, also schauen Sie, ich bin von meinem Ausgangsberuf Deutschlehrerin. Naja, und das würde jetzt eher dagegen sprechen, dass ihr und ich weiß, also in meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich mich selber dabei ertappt, wenn ich etwas nicht wirklich gut bis zu Ende gedacht habe, dann wird die Sprache kompliziert, weil man sich dann darüber schwindelt und je klarer einem bestimmte Phänomene wirklich sind, desto in einer klareren und einfacheren Sprache kann man es ausdrücken. Und warum denken Sie so? Wo haben Sie das gelernt? Unter welchen Umständen sind Sie da durchlebt? Also ich arbeite mit qualitativ empirischer Forschung, das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit Interviews. Und ich versuche, diese Interviews dann auszuwerten, manchmal bloß phänomenologisch, aber manchmal auch hermeneutisch. Das heißt, man kann etwas, was gesagt wird, Schicht für Schicht abtragen. Ich kann an ein Interview mich erinnern, das habe ich mit meinen Studenten dann durchgenommen, da haben wir Eltern gefragt, was sie denn jetzt davon halten, dass nicht mehr mit Noten benotet wird, sondern verbal. Und alle Eltern haben uns auf der oberflächlichen Ebene gesagt, wie toll sie das finden. Und wir haben aber den Text hermeneutisch Schicht für Schicht uns angeschaut und herausgekommen ist ganz tiefer Zweifel und eigentliche Ablehnung. Also auf der Oberflächenstruktur der Sprache wird etwas anderes kommuniziert, als was dann wirklich gesagt wird, wenn man sich den Text sehr genau anschaut. Ja, und da ist natürlich das System Schule ein wunderbares Gebiet, schichtweise zu arbeiten, verstehe schon, ja. Weil das, was gesagt wird, auch nicht immer das ist, was jetzt wirklich als Kommunikation transportiert wird. Wir entwickeln gerade am Abendgymnasium für die ersten Semester ein Programm, in dem wir versuchen, nach Themen zu unterrichten und weniger nach Fächern. In Finnland, haben wir jetzt gehört, wird das jetzt auch gemacht. Weil einfach diese Themen, wenn man natürlich sofort die Zusammenarbeit fördern unter den Lehrern und planen wäre, dass wir uns einmal die Woche treffen und das Programm der übernächsten Woche planen und das Programm der nächsten Woche dann veröffentlichen und die Leute können die Themen kennenlernen, aber das auch nicht, weil wir gerade so lustig sind, sondern weil einfach die Sprache parallel entwickelt werden soll zu diesen Themen, einerseits die deutschen Worte, andererseits auch die Worte in den Muttersprachen und als drittes Englisch zu erweitern, weil ja auch die EU diese Dreisprachigkeit immer wieder anregt. Und wir müssen uns an den Raster organisatorischen Rahmen halten, aber es wird uns gelingen, weil wir einfach eben diese Sprache mit den Themen und in dieser gemeinsamen, regelmäßigen Besprechung entwickeln und ich freue mich schon sehr darauf. Das wird uns gelingen. Sehen Sie, Sie freuen sich. Ja, doch. Sie freuen sich, weil Sie mit Ihren Kollegen gemeinsam etwas Neues entwickeln können. Genau. Und es sind die Kollegen dabei, die das auch gerne machen, die das auch immer schon als Wunsch auch sagen, sie würden gerne diese Themen auch unterrichten. Es können auch andere Lehrer dazukommen, von denen wir wissen, dass sie für ein bestimmtes Thema einfach gut sind. Wir sind jetzt in einem Universitätsgebäude, in einem ehemaligen, haben auch also Hörsäle, das heißt, wir können Türen auch öffnen für Leute, die sonst im Schulgebäude herumhängen als Freistunde. Und plötzlich wird das Ganze schon sehr gestaltbar. Und das Interessante ist natürlich jetzt praktisch, dass im bestehenden Rahmen sich das bewegt und nirgendwo ein Hebel letztlich vorsteht, dass diese Rede blockieren würde. Es wird sicher funktionieren. Also da bin ich überzeugt. Ich glaube, wenn ein Team etwas will, ja, dann kann es in ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen, wird man immer Wege finden, es umzusetzen. Und da dann wieder natürlich schlimmstenfalls, und deswegen Experte Lehrer, ich kann es ja auch schon immer machen und ich mache es ja auch schon immer. Also das sage ich nicht jetzt, sondern das habe ich auch schon früher gesagt. Ich habe Lehrer und Lehrerinnen schöpfen ihre Möglichkeiten bei Weitem nicht aus. Ja, weil man aus welchen Gründen jetzt auch immer, es wäre in den Schulen viel mehr möglich. Es ist nicht einfach, es ist mühsam, aber letztlich wahrscheinlich auch befriedigend. Einwände kommen natürlich immer wieder auch sehr schnell. Die zum Beispiel eben, ist das erlaubt, darf man das so machen, aber das muss die Rechtsabteilung prüfen und das ist schon okay, dass man durch... Sehen Sie, das ist Rollenklarheit und Strukturklarheit. Ist das jetzt mein Problem? Nein, das muss die Rechtsabteilung prüfen. Genau. Ich bin dazu da, eine gute Lernumgebung für meine Schüler zu schaffen. Dafür bin ich ausgebildet. Das ist mein Beruf. Das ist Ihr Beruf. Na, bin ich gespannt. Frau Kreinz, ich habe noch etwas aufgeschrieben. Nein, eigentlich haben wir uns jetzt da wirklich durchgetobt durch dieses Gebiet. Haben wir etwas vergessen, was wir eigentlich dringendst noch bereden müssten, damit wir eigentlich dort... Ja. Ja, bitte. Gefunden werden können, wo wir eigentlich sind. Ja, etwas wäre mir zum Beispiel bitte noch wichtig, weil wir haben ja so viel über Autonomie gesprochen. Einerseits ist sie ganz notwendig, dass man seinen Beruf ausüben kann, sowohl die individuelle Autonomie, aber ich muss sie zurücknehmen, auch um den Raum der Autonomie, also der Schule gestalten zu können. Und es wird jetzt in der sogenannten Expertenkommission ganz viel über Schulautonomie diskutiert. Und ich glaube, das ist absolut der richtige Weg. Die Entscheidungen gehören dorthin, wo sie auch wirklich getroffen werden können, nämlich an den Schulen. Und ich habe nur zwei Befürchtungen. Weil ich das österreichische Schulsystem so gut kenne und weil ich vor allem weiß, wie Reformen implementiert werden. Die erste Befürchtung ist, dass man zwar Autonomie gibt und dann aber irgendwie vor lauter Angst, dass nicht das passiert, was man eigentlich will, auch durch die Hintertüre wieder neue Regelungen einführt. Passiert ist es bei der neuen Mittelschule zum Beispiel, da war die erste Generation der neuen Mittelschule, die hat sich viel überlegt, wie Benotung ausschauen kann und man hat es dann so zentral geregelt, dass eigentlich, glaube ich, niemand damit wirklich zufrieden ist. Hätte man nicht müssen, man hätte sagen können, in den ersten 3 Jahren gibt es verbale Benotungen oder Bensenbücher oder was immer und wenn jemand die Schule verlässt, dann übersetzt man das in Noten. Gut, das ist meine erste Befürchtung, dass man das nur halbherzig durchführt. Und die zweite Befürchtung ist, dass man es viel zu schnell macht, weil Reformen in Österreich, wenn man sich schon einmal entschließt, müssen dann sofort von heute auf morgen passieren und zu schnell. Viel zu schnell, weil Kommunikation Zeit braucht. Ja, ja. Und die Veränderung von den Mustern im Kopf Zeit brauchen. Und man muss sich diese Zeit geben. Und man muss auch nicht sofort es allen Schulen verordnen, sondern mit den Schulen arbeiten, die wollen. Ich habe lange Zeit die hessischen Europaschulen begleitet und war da eigentlich fasziniert, wie man da vorgegangen ist. Man hat Schulen Autonomie gegeben. In Deutschland sagt man eigenständige Schulen, aber die Schulen mussten sich bewerben mit einem Konzept und wurden nach ganz klaren Kriterien geprüft. Haben die schon eine Steuerungsstruktur? Haben die schon ein Kontrollsystem? Haben die schon ein Qualitätssystem? Dann können sie starten. Und sie starten nicht gleich von 0 auf 100, sondern sie bekommen zunächst einmal, in Deutschland heißt das das kleine Schulbudget, um das auszuprobieren. Und erst wenn sie da erfolgreich sind, bekommen sie ein nächstes Stück der Autonomie. Mhm. Und so ist es. So würde ich mir wünschen, dass man Reformen in Österreich einführt, damit man wirklich sich Zeit lässt, das gut zu implementieren, eine gute Basis zu schaffen und es bitte nicht allen Schulen, auch denjenigen, die das gar nicht wollen oder gar nicht vorbereitet sind, einfach zu verordnen. Mhm. War, glaube ich, auch bei der Bifi, Matura, neue Reifeprüfung, einfach auch dieses Kommunikationsproblem sichtbar. Inhaltlich war das ja schon alles sehr okay, aber die Kommunikation hatte wirklich Schwächen und das war auch immer wieder, sind immer wieder um die Ohren geflogen. Da habe ich ein anderes, eine andere Wahrnehmung als Rektorin in der Hochschule. Interessant. Wir haben das schon viele, viele, viele Jahre in der Fortbildung angeboten, aber die Lehrer haben als gelernte Österreicher und Österreicherinnen einfach nicht dran geglaubt, dass das wirklich kommt. Das stehen wir schon durch. Wir haben schon anderes überstanden. Also ich glaube, man hat es nicht früh genug ernst genommen, dass das jetzt, dass die österreichische Bildungspolitik das wirklich ernst meint. Und das kann man niemandem verdenken, weil viele Reformen halbherzig begonnen irgendwann auch wieder versandet sind. Und glauben Sie, dass es ein Problem sein kann, dass diese Reformen eigentlich viel auch von ehemaligen Lehrern betrieben werden, die das einfach nicht gelernt haben, praktisch so zu arbeiten? Bräuchte es mehr Menschen, die nicht erst durch das Lehramt durchgegangen sind? Also ich bin überhaupt gegen jede Monokultur, auch gegen Monokultur in der Schule. Ich glaube, es gehören viel mehr unterschiedliche Professionen in die Schule. Natürlich müssen das Lehrer entwickeln, aber es ist kein Fehler, wenn auch andere Personen dabei sind. Also wenn die Gruppe einfach gut durchmischt ist. Okay. Aber in der Umsetzung und Implementierung, da wünsche ich mir Personen, die das wirklich gelernt haben und gut können. Ja, schön. Birgt ja auch in Summe für eine gewisse Stabilität, also das kann man dem Schulsystem jetzt wirklich nicht vorhalten, dass es für jede Blödheit sofort reagiert. Also Evolution muss ja auch stabil sein irgendwie, man kann da nicht auf jeden frühen Frühling reagieren, dass man eine neue Art entwickelt. Jein, ja. Jetzt versuche ich optimistisch zu sein. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man auf wissenschaftliche Ergebnisse reagiert. Da habe ich schon den Eindruck, da ist Österreich ziemlich immun. Ja. Und auch auf die Gesellschaft reagiert und die Bedürfnisse der Gesellschaft und nicht umgekehrt sagt, die Gesellschaft muss sich an die Schule anpassen. Ja, genau. Das hat mir schon gut gefallen vom Rektor der Schweizer, der Zürcher Freien Schule, evangelische freie Schule, der gesagt hat, wir können nicht erwarten, dass sich die Gesellschaft an die Schule anpasst. Wir müssen uns an die Gesellschaft anpassen. So ist es. Und wir haben die Kinder, die zu uns kommen und wir brauchen den Gestaltungsraum, dass wir für die wir haben, das optimale die optimale Lernumgebung schaffen. Ja, aber eben auch die Gestaltungsfreiheiten und somit ist Autonomie dann nicht nur eben ein Teil eines Syndroms, sondern auch notwendiges Handwerkszeug. Ja, aber was zur Autonomie dringend dazu gehört, ist die Verantwortung und Rechenschaftslegung. Richtig, das geht mir ein bisschen ab, diese Rechenschaftspflicht. Es fragt mich nie jemand ordentlich, ob das gescheit ist, was ich tue. Naja, da hat Österreich auch ganz wenig Tradition. Ja? Das ist ganz erstaunlich, weil wenn wir auch nur in die Nachbarländer gehen, da wird es erstens einmal nicht so dramatisch gesehen, da wird es als etwas Selbstverständliches gesehen und es gibt an vielen Punkten einfach die Notwendigkeit, Rechenschaft zu legen. Und, das ist ganz wichtig, Gott sei Dank kommen wir noch dazu, wenn man den Autonomie- und den autonomen Gestaltungsraum ausweitet, dann muss man parallel dazu auch die Rechenschaftspflicht ausweiten, weil sonst wird es Willkür. Mhm. Transparenz ist ein Teil davon, dass einfach diese Entscheidungen auch nachvollziehbar sind, einsehbar. Und ich meine, wenn man, Transparenz und Partizipation, wobei Partizipation oft verwechselt wird, auch in meinem Kollegium mit demokratischen Entscheidungen. Also Mehrheitsentscheidungen sind das nicht. Muss das nicht aber sein? Aber überhaupt nicht, sondern man muss Entscheidungen treffen, man muss viele partizipieren lassen, einbeziehen, aber letztlich muss man eine Entscheidung treffen und die dann aber auch gut begründen können. Und das ist dann das Führungsrollenbild und das Führungsverhalten. Und das ist das Führungsverhalten und das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes, dass Leitungspersonen mit einem guten nach einem guten partizipativen Prozess Entscheidungen fällen. Und das auch als Wohltat erlebt wird, dass diese Entscheidung dann auch getroffen wird. Ja. Dankeschön für dieses schöne Gespräch. Marlies Krenz-Dürr, vielen Dank. Das war's. Herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, einfach rundherum zu leuchten in diesem schönen Schulsystem. Freilich. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.